Siebentes Kapitel: Dummheit als zuverlässigste aller Erklärungen. Wenn ich dies Kapitel mit dem Ausspruch eines zeitgenössischen Forschers anfange, der von der menschlichen Dummheit als der zuverlässigsten aller Erklärungen im Bereiche gewisser Probleme der Geschichtswissenschaft spricht, so darf füglich der Leser auf auserlesene quellenkritische Genüsse gespannt sein, die in diesem und den folgenden Kapiteln seiner harren. Während die vorhergehenden Abschnitte von der seltsamen Irrsinnigkeit mittelalterlicher, praktischer Urkundenforscher Kunde gaben, werden wir nunmehr von einer ebenso seltsamen Dummheit mittelalterlicher Menschen zu hören bekommen, sobald diese sich hinsetzten, um echte Urkunden zu schreiben. Es sei ausdrücklich betont, es handelt sich in den nächsten Abschnitten nicht um Urkunden, die von der Forschung als gefälscht betrachtet werden, sondern in der Hauptsache um Urkunden, die als zweifellos echt angesehen werden. Unser Blick wendet sich bei diesen Untersuchungen den Datumsangaben der Datierung der mittelalterlichen Urkunden zu. Vorweg ein kurzer Hinweis über die Besonderheit der Datierung in den Schriftstücken des Mittelalters. Man verfuhr bei den Datumsangaben viel ausführlicher und gründlicher als heutzutage. Sie wurden nicht in der heute üblichen einfachen Form Jahr, Monat, Tag, sondern in einer recht verwickelten Einkleidung unter die Urkunden gesetzt. Es genügt aber für unseren Zweck zu wissen, dass neben den Angaben des Jahres, das Inkarnationsjahr, das Ehrenjahr, des Monats und Tages, die sogenannte Datumzeile in mittelalterlichen Schriftstücken noch folgende Zeitbestimmungen aufweist. Die Angabe des Regierungsjahres des Ausstellers, zum Beispiel als Kaiser, Anni Imperii, also Kaiserjahre, oder König, Anni Regni, also Königsjahre, und ferner die sogenannte Indiktion. Diese Indiktion, auch Römerzinszahl genannt, ist eine der häufigsten Zeitbestimmungen im Mittelalter, aber auch eine recht merkwürdige. Indiktion ist diejenige Zahl, welche angibt, die wievielte Stelle ein Jahr in einem Zyklus von 15 Jahren einnimmt. Diese 15-jährigen Zyklen laufen durch unsere gesamte Zeitrechnung im Mittelalter. Über die Entstehung dieser merkwürdigen Zeitrechnung sind sich die Fachgelehrten nicht einig. Die Indiktionsrechnung hängt jedoch, wie hier angedeutet werden möge, mit der großen Fälschungsaktion zusammen. Wir treten nun im Geiste in eine mittelalterliche Kanzlei, in die Ludwigs des Deutschen ein, und wollen einmal zusehen, wie die Beamten die Urkunden ihres Herrschers mit Datumsangaben versehen. Pekehr verdanken wir eine gründliche Untersuchung über die Vorgänge in dieser Kanzlei. Was hat er uns zu berichten? Im Laufe der Jahre standen der Kanzlei Ludwigs verschiedene Kanzleichefs vor. In jeder Kanzleiperiode steht immer ein einziger Notar vor uns, neben ihm Gehilfen oder Vertreter. Den Leser interessiert, woher Kehr Kenntnis von dem Dasein dieser Beamten hat. Nun, aus nichts anderem als aus dem uns aus der Zeit Ludwigs des Deutschen erhaltenen Urkunden selbst. Aus der individuellen Verschiedenheit der Schrift, aus stilistischen Eigentümlichkeiten der Urkunden schließt man auf verschiedene Urheber, Schreiber, Textverfasser der Schriftstücke. Für manche dieser Beamten weiß man auch gleichfalls aus der Urkunde selbst den Namen, mit dem sie ihre Schriftstücke unterschrieben haben. In den Urkunden Ludwigs finden wir zum Beispiel folgende Namen: Adeleod, Dominikus, Comeatus, Reginbert, Hadebert, Heberhard. Die Durchmusterung des erhaltenen Urkundenbestandes hat nun ungeheuerliche Dinge betreffs der geistigen Qualität dieser Urkundenschreiber enthüllt. Von Adaleod erfahren wir durch Kehr allerdings noch nichts Auffälliges. Er hielt trotz der verhältnismäßig großen Zahl von wechselnden Hilfsschreiber eine straffe Ordnung in der Kanzlei. Er war ein gewissenhafter Mann, der es auch mit der Berechnung der Jahresmerkmale ernst nahm. Aus seinen Urkunden ergibt sich eine fehlerlose Behandlung der Datierung. Diese Betonung einer fehlerlosen Behandlung durch Adeleod lässt bereits ahnen, dass bei anderen Notaren der Kanzlei auch Fehler unterlaufen sein müssen. Gelegentlich, denkt der Leser. Irren ist ja menschlich, auch im Mittelalter. Doch beginnt man etwas zu stutzen, wenn wir von Dominikus hören, nicht, dass er sich gelegentlich irrte, sondern dass er sich derart irrte, dass er in den Diplomen Nummer 26 bis 30 die Regierungsjahre Ludwigs um eins zu niedrig ansetzte. Wie? Dieser Beamte irrte sich hintereinander bei 5 Diplomen mit der Angabe des Regierungsjahres seines Herrschers? Es ist nicht zu leugnen, es ist so. Hören wir weiter. Von Comeatus und Reginbert vernehmen wir bereits Schlimmeres. Sie irrten sich so gewaltig bei ihren Datumsangaben, dass Kehr zum Beispiel bei Reginbert von einer chronologischen Konfusion spricht.